WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Wenn ich jemals Haustiere haben sollte, dann entweder Nacktkatzen oder ein Papagei, der genauso ist wie der aus Konrad Hansens Hörspiel, das Floß der Medusa. Der kann nämlich alles nachsprechen, was man ihm vorsagt, und am allertollsten ist, dass er auch jede Menge unflätiges Vokabular kennt, das er vorlaut durch die Gegend posaunt. Ein Traum, ein Papagei, der schimpfen kann, würde ich sofort nehmen. Aber die beiden Schwestern, denen der Papagei zufliegt, die finden das eher nicht so toll. Das Floß der Medusa oder Vermittlung eines gehobenen Wortschatzes. Ein Hörspiel von Konrad Hansen. Meinst du nicht, der Käfig ist zu klein für ihn? Was sollen wir tun? Ihn im Zimmer herumfliegen lassen? Aber der Käfig ist für einen Kanarienvogel bestimmt. Fürs Erste ist er dort gut untergebracht. Und falls er länger bei uns bleiben sollte, können wir ihm wie einen größeren besorgen. Ja. Im Zoo, erinnere ich mich, waren sie mit einem Fuß an eine Stange gekettet. Ja, das finde ich barbarisch. Würdest du es über dich bringen, ihn an die Kette zu legen? Ich um Himmels Willen, nein. Also. Hey, Billy. Billy. Was hat er gesagt? Hey, Billy, hat er gesagt. Wer mag das sein? Woher soll ich das wissen, Olgerchen? Vielleicht dein Besitzer. Möglich. Wein? Ein Schlückchen. Ja. Wein? Ein Schlückchen? Das finde ich barbarisch. Scheint sehr gelehrig zu sein. Erstaunlich. Normalerweise muss man ihnen ein Wort immer wieder vorsprechen, bevor es sich einprägt. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ich heiße Therese. Ich heiße Therese. Ich bin Olga. Ich bin Olga. Und wie heißt du? Und wie heißt du? Entweder oder jeden Abend bumsen. Wo kommen wir denn da hin? Ja so, ja so, ja so. Leck mir die Beulen, du Schlappschwanz. Wie der redet. Ja, fast wie ein Mensch. Allem Anschein nach stammt er aus einem, wie soll ich sagen, einfachen Milieu. Hast du was, bist du was. Jeden Tag dieselbe Scheiße. Aus einem sehr einfachen Milieu. Hauptsache die Kohlen stimmen. Möchtest du noch ein Salatblättchen? Ich glaube, er ist satt. Nein, danke. Nein, danke. Aber ein Stück Banane nimmst du noch. Ja, bitte. Ja, bitte. Dann ist es auch. Friss. Wie? Bei Tieren sagt man fressen. Gesegnete Mahlzeit. Auf der grünen Wiese hab ich sie gefragt, ob sie sich mal ließe. Ja, hat sie gesagt. Können Papageien eigentlich weit fliegen? Da bin ich überfragt. Gesetzt den Fall, sein Besitzer meldet sich nun nicht. Na, was dann? Er ist doch ganz possierlich, nicht wahr? Doch, doch. Ja, fast wie ein Mensch. Leg ihn um, so mach ihn kalt. Allen Anschein nach stammt ja aus einem, wie soll ich sagen, einfachen Milieu. Genau, wie ich es gesagt habe. Wortwörtlich. Sogar mit der richtigen Betonung. Ob er auch weiß, was er sagt? Dummchen, natürlich weiß er es nicht. Er plappert es nur nach. Aber vielleicht könnte man ihn dazu bringen, dass er sich nicht nur die Wörter merkt, sondern auch ihre Bedeutung. Was versprichst du dir davon? Dann könnten wir uns mit ihm unterhalten. Mit einem Papagei? Warum nicht? Manchmal kommst du auf die seltsamsten Ideen, Olgerchen. Ein Papagei als Gesprächspartner ist immer noch besser als gar keiner. Na, meinetwegen. Versuchen können wir es ja. Am besten, wir beginnen mit ganz einfachen Dingen, mit den Dingen des täglichen Lebens. Löffel. Löffel. Gabel. Gabel. Messer. Messer. Suppe. Suppe. Tisch. Tisch. Glas. Glas. Uhr. Uhr. Sehr schön. Und jetzt wollen wir das bisher Gelernte kurz wiederholen. Was ist das? Gabel. Richtig. Was ist das? Messer. Richtig. Was ist das? Richtig. Löffel, Glas, Suppe, Uhr. Wunderbar. Ganz hervorragend. Klappt doch vorzüglich, nicht wahr? Diese Auffassungsgabe. Ja, in ein paar Wochen können wir uns ganz zwanglos mit ihm unterhalten, da bin ich ganz sicher. Falls er dann noch bei uns ist. Hm? Nun mal weiter. Kartoffeln. Gemüse. Braten. Blumen. Teller. Schüssel. Messerbänkchen. Karaffe. Messer. Das hatten wir schon. Serviette. Kerze. Klavier. Kamin. Fenster. Tür. Goethe. Portiere. Kachelofen. Zimmerpalme. Finger. Gesicht. Brille. Augen. Mund. Nase. Zähne. Haar. Ich. Du. Sie. Wir. Glaubst du, er hat das alles behalten? Das werden wir gleich sehen. Was ist das? Nase. Richtig. Richtig. Was ist das? Zimmerpalme. Richtig. Kartoffeln. Richtig. Fenster. Richtig. Klavier, Blumen, Serviette. Tür, Kerze, Augen, Portiere, Finger. Großartig. Einfach fantastisch. Wie er das alles behält. Braten richtig. Er ist doch ganz possierlich, nicht wahr? Zimmerpalme, Goethe, falls er dann auch bei uns ist. Zähne, Messerbändchen. Meinst du nicht, der Käfig ist zu klein für ihn? Nein, danke. Ja, bitte. Ganz hervorragend. Ich, du, sie, wir. Und wie heißt du? Olga. Dummchen. Er rekapituliert doch nur. Er rekapituliert seinen Wortschatz. Wortschatz? Ja. Zunächst muss man über einen ausreichenden Wortschatz verfügen. Der Wortschatz ist das A und O. Los, zeig ihm, was Nachricht ist. Sogar mit der richtigen Betonung. So eine bin ich nicht. Man wird doch wohl nach seiner eigenen Rolle stoßen dürfen. Im Zoo, erinnere ich mich, waren sie mit einem Fuß an einer Stange gekettet. Einer muss dran glauben. Entweder du oder ich. Er muss über ein phänomenales Gedächtnis verfügen. Klappt doch. Vorzüglich. Nicht wahr? Die Worte fliegen ihm nur so zu. Bei Tieren sagt man fressen. Er behält praktisch alles, was wir sagen. Nicht nur Wörter, auch ganze Sätze, Wort für Wort. Leider verfügt er nicht erst seit heute über ein gutes Gedächtnis. Eine ruhige Nummer schieben und dabei Fernsehen gucken. Entsetzlich. Das ist für mich das Schönste. Weiter, Olgachen. Was hatten wir denn noch nicht? Sessel. Lüster. Kruzifix. Grammophon. Leguan. Buddha. Sextant. Familienwappen. Trautes Heim, Glück allein. Therese und ich im Riesenrad. Vater. Mutter. Vater und Mutter als Brautpaar. Vater als Kapitänsmütze. Onkel als Freistilringer. Onkel auf dem Kapitol. Das Matterhorn. Die Victoria Luise im Hafen von Singapur. Das Floß der Medusa. Na? Vielleicht haben wir ihm ein bisschen viel zugemutet für den Anfang. Hey, du. Sag was. Ein Wort. Ja? Ein einziges Wort. Ja, wir hätten ihm nicht alles gleich auf einmal beibringen sollen. Peu à peu, das wäre besser gewesen. Heute ein paar Wörter, morgen ein paar Wörter und so weiter. Beim Lernen kommt es auf das richtige Quantum an. Jetzt haben wir die Bescherung. Hey, Billy. Olga. Billy. Olga. Leck mir die Beulen, du Schlappschwanz. Olga, bitte. Ich möchte ihn doch nur zum Sprechen bringen. Aber doch nicht mit solchen vulgären Ausdrücken. Wie denn? Wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe deine Idee von Anfang an nicht als besonders glücklich empfunden. Welche Idee? Mit einem Papagei unterhält man sich nicht. Ein Papagei plappert nach, was man ihm gelehrt hat. Sonst wäre er kein Papagei. Ich hätte es amüsant gefunden. Wenn du dich unterhalten willst, dann unterhalte ich mit mir. Mit ihm hätte ich es amüsanter gefunden. Wie darf ich das verstehen? Weil es nichts gibt, über das wir nicht schon gesprochen hätten. 10-mal. 100.000-mal. Bei uns braucht die eine doch nur den Mund aufzumachen und schon weiß die andere, was sie sagen will. Aber für ihn ist das neu. Also gut. Wir haben ihm eingetrichtert, dass Löffel Löffel heißt. Klavier, Klavier, Vater, Vater, Kartoffeln, Kartoffeln, Zimmerpalme, Zimmerpalme. Und jetzt? Was fängt er damit an? Wo bleibt die Konversation? Olgachen. Die zwanglose Unterhaltung. Na, nun plaudert mal ein bisschen. Manchmal finde ich dich unausstehlich. Das geht vorüber. Du mit deiner ewigen Besserwisserei. Ich kann sagen, was ich will. Du weißt immer alles besser. Ich dachte, daran hättest du dich im Laufe der Jahre gewöhnt. Therese träumt nachts unanständige Sachen. Was fällt dir ein? Stimmt's oder stimmt's nicht? Du kannst von Glück sagen, dass er dich nicht versteht. Aber er behält's. Ene dene Ditschen Datschen, Zwiebel die Bibel Bonneratschen, Ene dene Daus und du bist aus. Gott sei Dank. Ich fürchtete schon, du hast deine Sprache verloren. Manchmal kommst du auf die seltsamsten Ideen. Olgachen. Warum hast du das gesagt? Was bitte? Du weißt schon. Therese träumt nachts unanständige Sachen. Ja, ja. Na bitte, da hast du's. Er versteht's ja nicht, Therese. Trotzdem finde ich's geschmacklos. Ausgesprochen geschmacklos. Stell dir vor, ich würde ihm gewisse Intimitäten von dir erzählen. Intimitäten? Ah, oh, ich wüsste eine ganze Reihe. Mein lieber Schwan. Hm. Zum Beispiel? Sei froh, wenn ich's für mich behalte. Wenn du etwas wüsstest, hättest du es längst gesagt. Ich bin nicht wie du. Am liebsten habe ich es von hinten. Auf den Tisch haben's geschissen, mit der Faust reingeschlagen. Da wundern sich die Leute, wenn sie so Maschbrossen haben. Irgendwie. Ja? Ach, nicht so. Ich bin klein, mein Herz ist rein, mein Arsch ist schmutzig. Ist das nicht putzig? Also, wenn ich sage, er muss aus einfachen Verhältnissen stammen, dann ist das noch sehr gelinde ausgedrückt. Bimmel, bammel, Eier, wer kitzelt meine Eier? Das ist Gosse, übelste Gosse. Pass auf, Junge. Jetzt geht's um die Ruhe. Sei still. Manchmal finde ich dich unausstehlich. Sei still! Ich frage mich allen Ernstes, wie du das anhören kannst, ohne rot zu werden. Und du? Ich bin immerhin 3 Jahre älter. Ach, was besagt das schon? Halt den Mund und mach die Beine breit. Süße! Irgendwie erinnert er mich an jemanden. Der Papagei? Jemand, der so ähnlich sprach. Ich meine, der ähnliche Ausdrücke verwendete. In unserer Familie? Und ähnliche Lieder sang. Ausgeschlossen. Er muss ja nicht zur Familie gehört haben. Auch unter dem Personal gab es niemanden, der so redete. Keinen Tag, keine Stunde hätte unsere Mutter ihn in unserem Haus geduldet. Trotzdem. Schöne Worte machen schadet nie und ist billiger als Blumen. Wie? Ach so, ja, ja. Wenn du dich unterhalten willst, dann unterhalte dich doch mit mir. Vielleicht war's der Milchmann. Hast du je ein Wort mit dem Milchmann gewechselt? Ich weiß nicht, aber es wäre doch möglich, hm? Ach, der Milchmann benutzte, wenn er unser Haus betrat, den Lieferanteneingang. Ja, das stimmt. Wie könntest du ihm also begegnet sein? Aber wer war's dann? Niemand. Doch. Das musst du geträumt haben oder gelesen. Gelesen wirst du's haben. Ich erinnere mich genau, dass du eine Zeit lang recht zweifelhafte Bücher gelesen hast. Nachts, unter der Bettdecke. Ach, glaub ja nicht, dass ich das nicht weiß. Ich weiß alles. Was dich betrifft, weiß ich alles. Erst kommt das linke Bein, dann kommt das rechte Bein und dann der... Gosse. Oh, lala. Übelste Gosse. Was ist mit dir los? Der skalzt seinen Ofen und willst du nicht. Still! Der lang hat, lässt dann rein. Du sollst still sein, hab ich gesagt! Zur Spätausgabe der Tagesschau schalten wir um nach Hamburg. Und da lachst du noch? Ich find's irgendwie mit so komisch. Mit Bengel in der Hose und weiß nicht wohin damit. Da, so geht das nicht weiter. Entweder wir bringen ihn zum Schweigen. Was soll das heißen? Dass er nicht mehr redet. Jedenfalls nicht so. Oder? Oder wir lassen ihn frei. Jetzt? Ein Papagei, der lauter Zoten von sich gibt, gehört nicht in dieses Haus. Aber wir können ihn doch nicht einfach aussetzen. Nein. Denk an die Katzen, Therese. Der Schlamassel hat. Sobald es dunkel ist, wimmelt es da draußen von Katzen und anderem Getier. Erst eine dicke Lippe riskieren und ich wenn die Scheiße das nicht länger. Will's keiner gewesen. Ich ertrag das nicht länger. Irgendetwas muss geschehen. Ach, lass mit Ronobel. Du Kacker. Halt endlich den Schnabel, verdammt nochmal. Therese! Jetzt hast du ihn erschreckt. Mich übrigens auch. So kenne ich dich gar nicht so unbeherrscht. Was zu viel ist, ist zu viel. Wo sind wir denn hier? In einem Bordell? Er kann doch nichts dafür, der arme Papagei. Er plappert doch nur nach, was er gehört hat. Das ist es ja gerade. Beruhige dich. Ja? Keine Angst. Wir jagen dich nicht hinaus ins Dunkel zu all den bösen Tieren, die da draußen auf dich lauern. Schließlich bin ich ja auch noch da. Übelste Gosse. Vielleicht war es der Milchmann. Dass er nicht mehr redet, jedenfalls nicht so. Ein Papagei plappert nach, was man ihm gelehrt hat, sonst wäre er kein Papagei. Woran denkst du? Wir könnten ihm etwas erzählen. Wozu? Er versteht's ja doch nicht. Aber er prägte sich ein. Es würde ihn ablenken von all dem Schmutz. Glaubst du? Auch seinem Gedächtnis sind irgendwo Grenzen gesetzt. Je mehr wir ihn mit Wörtern und Sätzen füttern, desto weniger Platz bleibt für seine Vergangenheit. Fang an. Ich? Erzähl was. Na, was denn? Irgendetwas. Ich liebe, früher, ich liebe. Zum Beispiel. Der Wein. Dir fällt doch immer was ein. Uneheliche Freundschaft. Los doch. Der Papst und der Puff. Los doch. Die Victoria Luise im Hafen von Singapur. Unser Vater war Kapitän. Ja. Einmal, ich glaube, es war ein Antofagasta. Es war ein Antofagasta. Wäre er beinahe von einem Amokläufer ermordet worden. Ja. Wenn wir ihn darum baten und er bei guter Laune war, zeigte er uns die Narbe. Sie befand sich einen Finger breit unter dem linken Schlüsselbein. Ja. Um ein Jahr hätte es mich erwischt, pflegte Vater zu sagen. Lächeln. Ja, pflegte Vater lächeln zu sagen. Mit zunehmendem Alter verlor er das Gehör. Kurz vor seinem Tode war er fast taub. Er starb dort im Sessel sitzend. Die Kapitänsmütze in den Händen. Auf seiner Beerdigung wurde La Paloma gespielt. Er hatte sich so gewünscht. Wir haben ihn sehr geliebt. Unseren Vater. Als er zum dritten Mal Kap Horn umschiffte, sichtete er ein Meeresungeheuer. Ja, und seitdem litt Vater unter Schlaflosigkeit. Wenn er, was selten vorkam, zu Hause war, häkelte er nachts Schonbezüge. Und Topflappen. Und dazu sang er Lieder in irgendwelchen fremden Sprachen. Schöne Lieder. Schlimme Lieder. Vater? Der, an den ich mich nicht erinnern kann, hat mir mal eins übersetzt. Wir wollen doch, wenn es irgend geht, bei der Wahrheit bleiben, Olga. Es war darin von Mädchen die Rede, die... Olga! Du, mein Fummel ist bei mir nicht drin, pflegte Vater lächelnd zu sagen. Er war ein großer, stattlicher Mann, unser Vater. Wenn er sang, klirrten die Fensterscheiben. Auf seine Brust hatte er das Familienwappen und den Spruch Suum Quique tätowieren lassen. Am Rande sei erwähnt, dass er außer 5 lebenden Sprachen auch Latein beherrschte. Och, er war glücklich, wenn er jemanden fand, mit dem er sich auf Lateinisch unterhalten konnte. Wie zum Beispiel mit dem alten Mann, der eine Zeit lang bei uns oben auf dem Dachboden wohnte. Ja, weil er einen langen weißen Bart trug, nannten wir ihn den lieben Gott. Wir bekamen ihn selten zu sehen, aber wir konnten ihn hören, wenn er in seiner Kammer auf und ab ging. Manchmal zwängte er früh morgens seinen Oberkörper aus dem Dachfenster und dirigierte den Sonnenaufgang. Eines Tages fragten 2 Männer nach ihm. Als der liebe Gott sie die Treppe heraufkommen hörte, sprang er aus dem Fenster. Er war sofort tot. Ja. Ja, das Klavier bekam ich zu meinem 6. Geburtstag geschenkt. 7 Jahre später trat ich zum ersten Mal öffentlich auf. Ich habe die Mondscheinsonate gespielt. Auswendig. In der Zeitung stand, man werde sich meinen Namen merken müssen. Mit 14 glitt ich auf dem frisch gebohnerten Parkett aus und brach 3 Finger meiner rechten Hand. Es war an einem Montag, vormittags um 11. Seitdem habe ich nie wieder eine Taste angerührt. Jedes Mal, wenn Vater von einer Seereise heimgekehrt war, ließ Mutter im ganzen Haus Weihrauch verbrennen. Die Betten besprühte sie mit Parfum. Sie mochte die fremdartigen Gerüche nicht, die Vater mit nach Hause brachte. Manchmal dauerte es Tage, bis sie ihn wieder beim Vornamen nannte. Sie fragte ihn nie, was er auf seinen Reisen erlebt hatte. Und wenn er zu erzählen begann, verließ sie unter irgendeinem Vorwand das Zimmer. Einmal veranstalteten meine Eltern ein Lampionfest. Ja. Wir tranken Waldmeisterbowle. Vater spielte auf dem Schifferklavier. Es war ein wunderbarer Abend. Vollmond, die Grillen zirpten, unser Onkel rezitierte Vergil. Gegen Mitternacht gruppierte Vater die Gäste zu einem lebendigen Bild. Und wir, Therese und ich, mussten erraten, was es darstellen sollte. Es war das Floß der Medusa. Ja. Auf seine Brust hat er das Familienwappen und den Spruch zu im Krieg tätowieren lassen. Er war sofort tot. Weil er einen langen weißen Bart trug, nannten wir ihn den lieben Gott. Sie mochte die fremdartigen Gerüche nicht, die Vater mit nach Hause brachte. Seitdem habe ich nie wieder eine Taste angerührt. Er war ein großer, stattlicher Mann, unser Vater. Der hat den dicksten Mann der Welt gesehen. Mit zunehmendem Alter verlor er das Gehör. Als der liebe Gott sie die Treppe heraufkommen hörte, sprang er aus dem Fenster. Es war an einem Montag, vormittags 11. Na, was sagst du jetzt? Etwas ungeordnet, aber immerhin. Olgachen, du kannst doch nicht von ihm verlangen, dass er unsere Erinnerung auch noch sortiert. Hauptsache, er merkt sie sich. Und je mehr er sich merkt, desto gesitteter wird seine Redeweise. Wie soeben ja schon zu hören war. Ja, zunächst muss man über einen ausreichenden Wortschatz verfügen. Der Wortschatz ist das A und O. Im Sommer fuhren wir immer in die Berge. Ja. Wenn man uns gefragt hätte, Olga und mich. Wir wären lieber ans Meer gefahren. Aber Mutter liebte das Meer nicht. Sie war eine ernste, schweigsame Frau. Sie lachte nie. Und wenn sie lächelte, verhieß das nichts Gutes. Sie war sehr streng. Wenn uns ein unbedachtes Wort entschlüpfte, sperrte sie uns in den Kleiderschrank. Und wenn sie uns bei einer Lüge ertappte, ließ sie uns einen Tag und eine Nacht lang im Keller schmachten. Ja, und für kleinere Vergehen bestrafte sie uns mit Blicken. Sie hatte grüne Augen. Ja. Das linke war grüner als das rechte. Ja. Diese Augen konnten durch einen hindurchblicken. Nichts blieb ihr verborgen. Sie sah alles, spürte alles. Sie konnte sogar Gedanken lesen. Wen sie anblickte, der fühlte sich schuldig, auch wenn er sich keiner Schuld bewusst war. Meistens kleidete sie sich schwarz. Das machte sie noch strenger. Ja. Sie liebte das Meer nicht. Sie liebte Vater nicht, sie liebte uns nicht, sie liebte niemanden. Niemanden und nichts. Nur sich selbst. Na, was sagst du jetzt? Manchmal dauerte es Tage, bis sie ihn wieder beim Vornamen nannte. Für kleinere Vergehen bestrafte sie uns mit Blicken. Ja. Etwas ungeordnet, aber immerhin, wenn uns ein unbedachtes Wort entschlüpfte, sperrte sie uns in den Kleiderschrank. Ich find's irgendwie toll. Ja, bravo, bravo, weiter so. Sie blieb ihr verborgen. Sie war eine ernste, schweigsame Frau. Ich habe die Mondscheinsonate gespielt. Auswendig. Und wenn sie lächelte, verhieß das nichts Gutes. Sie hatte grüne Augen. Das linke war grüner als das rechte. Ja. Meistens kleidete sie sich schwarz. Und je mehr er sich merkte, desto gesitteter wird seine Redeweise. Hervorragend. Ganz ausgezeichnet. Kein einziges schlüpfriges Wort mehr. Schöne Lieder, schlimme Lieder. Es war darin vom Mädchen die Rede. Diese Heimlichkeiten. Als wir in ein gewisses Alter kamen, dieses Tuscheln, Seufzen, diese verstohlenen Blicke. Laue Frühlingsnächte. Die Nachtigallen sangen. Jemand warf eine Rose ins Fenster. Der Herzschlag setzte aus. Briefe in verschlüsselter Sprache, zärtliche Pfiffe. Einmal berührte ein fremder Mann im Vorübergehen meine Brust. Ich war einer Ohnmacht nahe. Vater musste mich stützen, fragte, ist dir nicht gut, Resi? Er nannte mich Resi, nicht Therese wie die anderen. Ich war sein Augapfel. Die schönsten Geschenke, die er von seinen Reisen mitbrachte, waren für mich bestimmt. Wenn ich etwas älter wäre, sagte er, dürfte ich ihn begleiten. Er wollte mir die Welt zeigen. Wer nichts von der Welt gesehen hätte, behauptete er, hätte nicht gelebt. Aber dazu kam es nicht. Wegen seines schlechten Gehörs wurde er vorzeitig pensioniert. Seine letzten Jahre verbrachte er damit, Schonbezüge und Topflappen zu häkeln. Und wenn er zu singen begann, klirrten die Fensterscheiben. Mutter mochte seine Lieder nicht, sie mochte das Meer nicht, sie mochte die fremdartigen Gerüche nicht. Ich glaube, das sagten wir schon, Therese. Also bitte. Was? Erzähl du. Vielleicht gibst du mir ein Stichwort. Seit wann bist du auf Stichworte angewiesen? Ohne Stichwort fällt mir nichts ein. Das wäre das erste Mal. Sonst redest du doch ununterbrochen. Wer? Ich? Ununterbrochen. Nicht von ungefähr nannte Vater dich unser Plaudertäschchen. Das war früher. Seitdem ist doch nichts geschehen, das sich zu erzählen lohnt. Nichts geschehen? Oh, diese Heimlichkeit. Und seit 50 Jahren behauptest du, sei nichts geschehen? Hervorragend! Ja. Ganz ausgezeichnet. Jedenfalls nichts, das sich zu erzählen lohnt. Wer nichts von der Welt gesehen hätte, behauptet der Einbruch? Hätte nicht gelebt. Ob es ein Einbruch war, ist nicht erwiesen. Es war ein Einbruch. Die Tür wurde gewaltsam aufgebrochen. Aber es wurde nichts gestohlen. Wer sagt dir denn, dass der Betreffende stehlen wollte? Wann haben Sie den Ermordeten zuletzt gesehen? Mönch, so eine Pflaume. Er will doch mal, wer hat noch Licht? Also bitte. Hör mal, weil er es eh nicht versteht, kommt es nicht so sehr darauf an, was wir erzählen. Sondern? Wichtig ist nur, dass wir etwas erzählen, damit er sich nicht wieder diese abscheulichen Ausdrücke entsinnt. Wir müssen ihn mit Wörtern vollstopfen, mit unseren Wörtern, verstehst du? Ja, ja, aber... Kein Aber. Ja, um erzählen zu können, muss man etwas erlebt haben. Und was haben wir schon erlebt? Seit 50 Jahren sind wir nicht aus dem Haus gekommen. Man hat Wünsche gehabt, Hoffnungen, Träume, lauter Dinge, die sich in Worte fassen lassen. Die Qualle durch das Weltmeer segelt, es quietscht dem Mann im Wasser Vögel. Ich sag noch einmal, es kommt nicht darauf an, was wir erzählen, sondern dass wir etwas erzählen. Hast du das endlich begriffen? Ja, Therese. Mach schon, Süße, sonst wird die Milch sauer. Wer sagte, dass der Betreffende stehen wollte? Was hätte er sonst wollen? Vielleicht hatte er es auf uns abgesehen. Wie meinst du das? Wir waren im besten Alter damals, in der Blüte unserer Jahre sozusagen. Dann müsste es einer gewesen sein, der uns kannte. Erinnerst du dich an den Mann, der uns von seinem Dachfenster aus mit dem Fernglas beobachtete, wenn wir uns im Garten sonnten? Du sagtest, da ist er wieder, aber ich habe nie hingesehen. Ein stattlicher Mann, wenn auch etwas zu muskulös für deinen Geschmack. Sein Oberkörper glänzte, als ob er ihn mit Öl eingerieben hätte. War er... Ja, doch. Ganz? Jedenfalls bis zur Taille. Du sagtest, da ist er wieder. Ich war einer Ohnmacht nahe. Oh Gott. Was ist? Ich stell mir vor, er wäre in unser Schlafzimmer eingedrungen. Hätte plötzlich vor unseren Betten gestanden, ein wildfremder Mann. Er war Freistilringer von Beruf. Sagte ich das schon? Muskulös. Er hatte rote Haare auf der Brust. Brutal. Keuchend vor Begierde. Es hieß, er sei einschlägig vorbestraft. Allein der Gedanke. Im Schlaf überrumpelt. Bevor wir begriffen hätten, was uns geschah, wäre es passiert. Entsetzlich. Gewesen. Lieber Tod. Warte, warte, nur ein Weilchen. Bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hammerbeilchen klopft er an deine Tür. Als ich 15 war, wollte mich unser Onkel verführen. Es war an einem schönen Sommerabend. Ich saß nichts Böses ahnend in der Gartenlaube, als er sich Vergil rezitierend näherte. Erst begriff ich nicht, was er wollte. Aber dann bemerkte ich ein seltsames Glitzern in seinen Augen. Seine Gesichtszüge verzerrten sich. Er begann, die Zähne zu fletschen, wie ein Pavian. Durchfuhr es mich, wie ein lüsterner Pavian. Ja. Ich spürte das Blut in meinen Adern stocken, ich war wie gelähmt. Er sagte, hab keine Angst, es ist ja nichts Böses. Wenn du brav bist, schenke ich dir ein goldenes Armband zum Geburtstag. Er schob seine Hand unter mein Kleid, sie war kalt, eiskalt. Nie zuvor hatte mich jemand so berührt. Er flüsterte mir Worte ins Ohr, die ich nicht verstand. Ich glaube, ich hätte ihn gewähren lassen. Ich hätte mich nicht gesträubt, aber... Da rief Mutter zum Essen. Und der Onkel ließ von mir ab und fuhr fort, Vergil zu rezitieren. Als sei nichts geschehen. Seit jenem Tag ging ich ihm aus dem Wege. Ich vermied es, mit ihm allein zu sein. Und doch, als ich die Nachricht von seinem Tod vernahm, schloss ich mich einen ganzen Tag lang in mein Zimmer ein und weinte. Im Schlaf überrumpelt. Ich war wie gelähmt. Sein Oberkörper glänzte, als ob er ihn mit Öl eingerieben hätte. Er sagte, hab keine Angst, es ist ja nichts Böses. Er hatte rote Haare auf der Brust. Oh Gott! Und fuhr fort, Vergil zu rezitieren, als sei nichts geschehen. Einmal sprach er mich an. Wie ein Pavian, wie ein lüsterner Pavian. Er sagte, schönes Wetter heute. Oder so ähnlich. Was man halt so sagt, um eine Konversation zu eröffnen. Ich zeigte ihm die kalte Schulter. Ich dachte daran, dass Mutter uns eingeschärft hatte, mit Fremden unterhält man sich nicht. Sein Hemd war offen. Man konnte die roten Haare sehen. Er fragte, ob er mir eine Freikarte schenken dürfe. Wenn er wüsste, ein hübsches Mädchen säße vorne am Ring, das spornte ihn an. Zum Dank dafür, dass ich seine Einladung annehme, sagte er, würde er seinem Gegner das Nasenbein brechen. Obwohl das gegen die Regeln sei. Ich sagte weder ja noch nein. Schließlich warf er die Eintrittskarte über den Zaun und sagte, überleg's dir, Süße. Am Abend ging ich hin. Wie versprochen brach er seinem Gegner das Nasenbein. Ich habe das Knacken noch im Ohr. Daraufhin wurde er... wie sagt man noch? Disqualifiziert. Ja. Er schob seine Hand unter mein Kleid. Sie war kalt, eiskalt. Nie zuvor hatte mich jemand so berührt. Er war brutal. Oh ja, das war er. Aber er konnte auch zärtlich sein. Zärtlich und sentimental. Er hat eine schöne Baritonstimme. Am liebsten sang er Shanties. Wenn er sang, verwandelte er sich in einen anderen Menschen. Im Grunde war er sensibel, zart beseitet. Der Anblick eines weinenden Kindes brach ihm das Herz. Ach, diese Nächte. Körper an Körper. Er schlief mit offenem Mund. Seine Goldzähne blinkten. Sein Schnarchen ließ mein Innerstes vibrieren. Und dann dieser Geruch nach Schweiß und Öl. Ein Mann, sage ich. Ein Mann, wie er im Buche steht. Ei, wie fein. Ei, wie fein. Jahre später sah ich ihn vor einer Schaubude auf dem Jahrmarkt. Er war fett geworden. Ein unförmiger Koloss. Als er mich erkannte, überschüttete er mich mit einer Flut unanständiger Wörter. Die Leute bogen sich vor Lachen. Tags darauf stürzte er aus dem Riesenrad. Der Herzschlag setzte aus. Und wohin jetzt mit der Leiche? Weißt du, was mir auffällt? Na? Manchmal sagt er etwas, das genau zu dem passt, was wir gesagt haben. Damit er sich nicht wieder diese abscheulichen Ausdrücke entsinnt. Hörst du? Schon wieder. Und? Bist du eigentlich ganz sicher, dass er uns nicht versteht? Dummchen. Sag nicht immer Dummchen zu mir, du weißt, ich mag das nicht. Überleg doch mal. Da er sich jedes Wort einprägt, ist es nicht weiter verwunderlich, wenn er hin und wieder etwas sagt, das scheinbar in den Zusammenhang passt. Na, ich weiß nicht. Manchmal bist du entzückend naiv, Olgachen. Mund. Ja, Mund. Was ein Mund ist, weiß er. Und was ein Messerbänkchen ist, weiß er. Und was Zähne, Haare, Augen sind, weiß er. Aber wenn ich sage, ich war's, die ihren einstigen Geliebten aus dem Riesenrad stieß, dann sind das für ihn böhmische Dörfer. Du? Nur als Beispiel. Was heißt nur als Beispiel? Hast du es oder hast du es nicht? Versetz dich bitte in meine Lage. Der Mann, der deine erste große Liebe war, begegnet dir in Gestalt eines verblödeten Fettwanstes, als Monstrum, über das sich die Leute lustig machen. Hast du's oder hast du's nicht? In der Zeitung stand, es war ein Unglücksfall. Lassen wir's dabei. Er starb dort im Sessel sitzend, die Kapitänsmütze in den Händen. Ich war sein Augapfel. Sie und sein Augapfel, dass ich nicht lache. Er bevorzugte sie, weil er Angst vor ihr hatte. Jawohl, Angst. Er fürchtete sich vor ihrer Unberechenbarkeit, vor ihren unmotivierten Wutausbrüchen. Mit den Geschenken versuchte er sie zu besänftigen. Mit den Kosenamen wollte er sich selbst darüber hinwegtäuschen, dass er in ihr eine Bestie sah. Er hatte als erster erkannt, dass sie zu allem fähig ist. Sogar zu einem Mord. Gib's doch zu, du hast ihn aus dem Riesenrad gestoßen. Du warst es. Du, Bravo, du, weiter so, weiter so, du. Weiter so, weiter so. Er passte nicht mehr zu deinen Erinnerungen. Deshalb musste er von der Bildfläche verschwinden. Nicht sehr schmeichelhaft für mich, was du da sagst, Olgachen. Die Wahrheit ist selten schmeichelhaft. Na schön. Nehmen wir an, es war so. Du gibst es also zu. Schlimm? Sie liebte das Meer nicht. Sie liebte Vater nicht. Sie liebte uns nicht. Sie liebte niemand. Nur nichts. Entschuldige. Wieso? Wie komme ich, ausgerechnet ich, dazu, dir Vorwürfe zu machen? Ich bin die Letzte, die ein Recht dazu hätte. Olgachen. Kleines. Ja. Ich habe sie gehasst. Soweit ich zurückdenken kann, habe ich sie gehasst. Und mit jeder Erniedrigung, die sie mir zufügte, wuchs mein Hass. Ich dachte mir 1000 qualvolle Torturen aus. Im Halbschlaf hörte ich sie winseln, um Gnade betteln. In meinen Träumen sah ich sie zerschunden im Keller liegen. Ein menschliches Wrack. Ratten nagten an ihren Lippen. Ihre grünen Augen waren seltsam verdreht. Einmal überraschte ich sie mit unserem Onkel in der Gartenlaube. Sie hatte ihren Kopf an seine Schulter gelehnt. Da verlor ich die Beherrschung. Ich stürzte mich auf sie, und als sie mich schlagen wollte, zerkratzte ich ihr das Gesicht. Von dem Tag an trug sie stets eines von Vaters Rasiermessern bei sich. Sie hat es im Ärmel versteckt, um es jederzeit zur Hand zu haben. Mit dem Messer im Ärmel fühlte sie sich sicher. Sie ließ keine Gelegenheit aus, mich zu demütigen. Sie strafte mich für Vergehen, an die ich nicht einmal gedacht hatte. Ja, ich glaube, sie hatte es geradezu darauf angelegt, meinen Hass zu schüren. Bis dann passierte, was passieren musste. In der Zeitung stand, es war ein Unglücksfall. Ein glatter Schnitt. Lassen wir es dabei. Unser Hausarzt meinte, sie hätte nichts davon gespürt. Ich fand, sie sah schön aus, wie sie da lag. Sehr bleich, aber schön. Man trägt kein Rasiermesser im Ärmel. Wie leicht kann man stürzen? Es öffnet sich, während man stürzt, und schon ist es geschehen. Das Parkett war frisch gebohnert. Wie immer, am Montag, vormittags um 11. Das hätte sie wissen müssen. Zufällig war das Parkett eine halbe Stunde früher als üblich gebohnert worden. Und zufällig war niemand in der Nähe, der sie hätte warnen können. Und zufällig hatte ihr jemand am Morgen die Schuhe mit den Ledersohlen ans Bett gestellt. Lauter Zufälle. Eine wahre Häufung von Zufällen. Aber was ist Schicksal anderes als die Verknüpfung misslicher Zufälle? Hervorragend! Ganz ausgezeichnet! Kein einziges schlüpfriges Wort mehr. Mutters Schrank war voller schwarzer Kleider. Wir hatten keine Mühe, etwas Passendes zu finden. Du sahst bezaubernd aus, Therese. Es tut gut, nach langer Zeit wieder ein Kompliment aus deinem Munde zu hören, Olgachen. Nein, wirklich. Auf der Beerdigung warst du mit Abstand die Schönste. Sie erntete eine Menge bewundernder Blicke. Gott, man war jung damals. Man wirkte alleine schon dadurch, dass man nicht auf Wirkung bedacht war. Man wusste noch auf eine Art zu erröten, die in unseren Kreisen als Zeichen der Unschuld gilt. Wenn ich daran denke, wie viele Tölpel ich damit hinters Licht geführt habe. Sogar nach meiner Liaison mit dem Freistilringer gelang es mir manchmal noch. Soll ich erzählen, weshalb sich unser Onkel das Leben genommen hat? Glaubst du, das gehört hierher? Für unseren Papagei ist das neu. Soviel ich weiß, starb an einer Fischvergiftung. Ja, ich hätte ihm trotz allem einen sanfteren Tod gewünscht. Aber ihm fiel in seiner Verzweiflung nichts Besseres ein, als sich einen halb verfaulten Hering einzuverleiben. Er hat sich ziemlich quälen müssen, der Arme. Als ich das sah, tat es mir fast leid, ihn nicht erhört zu haben. Jetzt gehst du zu weit, Therese. Um die Wahrheit zu sagen, er begehrte mich. Er bot mir alles, was er besaß, wenn ich ihm nur ein einziges Mal zu willen wäre. Er lag vor mir auf den Knien. Bat mich um die Gunst, mir den Staub von den Schuhen küssen zu dürfen. Ich sage, jetzt gehst du zu weit. Einmal geriet er so in Raserei, dass er damit drohte, sich ein Ohr abzuschneiden, falls ich mich noch länger sträuben würde. Ich hielt es für einen Scherz, ich lachte ihn aus. Da griff er zur Rosenschere und schnitt sich das Ohr ab. Sie lügt. Es war das linke, wenn ich nicht irre. Das ist eine Lüge, eine hundsgemeine Lüge. Nie im Leben wäre auf den Gedanken gekommen, sich ihretwegen ein Ohr abzuschneiden. Dabei hat sie selbst gesehen. Wer? Du! Ich bewahrte es in einem mit Spiritus gefüllten Weckglas auf. Eines Tages zeigte ich es dir. Du fragtest, was das sei. Ein Ohr? Antwortete ich. Sieht aus wie ein verkrüppelter Schmetterling, sagtest du. Ich musste dir recht geben. Daraufhin vergrub ich es im Garten. Aber wenn es sein Ohr gewesen wäre, hättest du es gesagt? Ich dachte, das wüsstest du. Bestie. Die Geschichte geht noch weiter. Ich will nichts mehr davon hören, kein Wort. Hab ich dich gekränkt, Olgachen, es täte mir leid, wirklich. Bisher war ich der Meinung, Onkel wäre dir gleichgültig gewesen. Hab ihn geliebt. Oh. Ja, geliebt. Warum in aller Welt hast du mir das verschwiegen? Weil es dich nichts angeht. Aber wenn ich gewusst hätte. Vielleicht gibt es noch mehr Dinge, von denen du nichts weißt. Du machst mich neugierig, Olgachen. Ich hätte nicht gedacht, dass dir das noch gelingen würde, nach so vielen Jahren. Also spann uns nicht länger auf die Folter. Erzähle. Wir sind ganz Ohr. Lauter Dinge, die sich in Worte fassen lassen. Nach Mutters Tod litt ich unter Halluzinationen. In allen Ecken sah ich nackte, ineinander verschlungene Körper. Überall wisperte und raunte es. Nachts hörte ich Menschen in Todesangst schreien. Eines Abends begegnete mir Mutter. Sie schwebte die Treppe herunter. Sie durchbohrte mich mit ihren grünen Augen. Statt des Haares umringelte ekles Gewürm ihr Gesicht. Als ich schreien wollte, drückte sie mir ihren kalten, weißen Zeigefinger gegen die Lippen. Ein andermal, als ich die Schlafzimmertür öffnete, quoll mir eine riesige Krake mit schmatzenden Saugnäpfen entgegen. Da stürzte ich aus dem Haus. Lief zum Bahnhof, stieg in den ersten besten Zug. Auf der nächsten Station warf mich der Schaffner hinaus, weil ich kein Geld bei mir hatte. Ich weiß noch, es war ein halb verfallenes Backsteingebäude mit zwei Türen. Auf der einen standen Männer, auf der anderen Frauen. Es war früh am Morgen. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Über den Feldern lagen Nebelschwaden. Was dann geschah, weiß ich nicht. Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich in einem Zimmer mit weiß gekalkten Wänden. An der gegenüberliegenden Wand hing ein Kruzifix. In die Wand zu meiner Rechten hatte jemand ein Gesicht geritzt. Es erinnerte mich an Vater. Ich betrachtete meine steifen Finger und wünschte, tot zu sein. Später kam meine Schwester herein. Sie sagte, da haben wir noch mal Schwein gehabt. Schwein, sagte sie. Nicht Glück. Nach einigen Tagen wurde ich entlassen. Auf dem Bahnhof traf ich einen Mann, der mir für ein Schäferstündchen 20 Mark bot. Wir legten uns im Wartesaal auf den Fußboden. Wie sollte ich nach Hause kommen, ohne Geld? Hinterher fragte mich der Mann, ob es mir Spaß gemacht hätte. Ich sagte nein. Da wurde er wütend und beschimpfte mich mit den unflätigsten Wörtern. Zu Hause öffnete niemand auf mein Klingeln, aber die Küchentür stand offen. Auf dem Küchentisch lag ein Käse. In dem Käse steckte ein Messer. Ich nahm es und ging ins Wohnzimmer. Vater saß wie immer in seinem Sessel. Er kehrte mir den Rücken zu. Er gab keinen Laut von sich, als ich ihm das Messer zwischen die Schulterblätter stieß. Er sank langsam nach vorn, wie jemand, der im Sitzen eine Verbeugung macht. Die Kapitänsmütze glitt ihm aus den Händen. Ich richtete ihn wieder auf, legte die Mütze in seine Hände zurück und ging in Thereses Zimmer. Vater ist tot, sagte ich. Das floß der Medusa. Er hat immer geahnt, dass ihn das Meeresungeheuer eines Tages umbringen würde. Womit er nicht rechnete, war, dass es die Gestalt seiner eigenen Tochter annehmen könnte. Er hat mich aber nicht gesehen. Wer redet denn von dir? Du warst es! Du! Ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein! Doch, und ob ich's war. Ich hab's getan. Als du ihm das Messer zwischen die Schulterblätter stießest, war er schon tot. Du hast eine Leiche ermordet. Kinder. Es hat geklingelt, Therese. Bleib hier. So spät am Abend lassen wir niemanden herein. Soll er morgen wiederkommen? Aber wer kann das sein? Sein Besitzer, nehme ich an. Wer sonst? Ich hätte ihm trotz allem einen sanfteren Tod gewünscht. Er war brutal. Oh ja! Seine Gesichtszüge verzerrten sich. Ein glatter Schnitt. Was der weiß, weiß er. Er behält praktisch alles, was wir sagen. Und wenn sein Besitzer morgen wiederkommt, um ihn zu holen, weiß er es noch immer. Allerdings. Stell dir vor, ich würde ihm gewisse Intimitäten von dir erzählen. Tja, ich fürchte, es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als ihn... Um Gottes Willen. Weißt du was Besseres? Ein entsetzlicher Gedanke. Auf jeden Fall müssen wir verhindern, dass sein Besitzer das, was der sagt, mit uns in Verbindung bringt. Ja, schon, aber doch nicht, indem wir ihn eigenhändig... Kinder! Mach das Fenster auf. Und dann? Wir müssen ihn loswerden, so oder so. Er wird nicht weit kommen. Das ist mir egal. Hauptsache, sein Besitzer findet ihn nicht bei uns. Schade. Um das schöne Tier. So. Und jetzt fahrt mit dir. Na, los. Du, komm schon. Was, ich hab ihm nur ein bisschen nachgeholfen. Ich lasse es nicht zu, dass du ihn noch weiter ins Dunkel hinausjagst. Hörst du? Schade. Und das schöne Tier. Das lasse ich nicht zu. Na schön. Dann schließ wenigstens das Fenster. Ja. Ich geh schon. Mit derart impertinenten Leuten fertig zu werden, ist nicht deine Sache. Ihr jagen mich hinaus ins Dunkel zu all den bösen Tieren. Bleib schön sitzen, da draußen auf deinem Baum, ja? Wenn er fort ist, holen wir dich wieder rein. Ja. Olgerchen, das ist Herr Böhm. Angenehm. Meine Schwester. Angenehm. Herr Böhm sucht seinen Papagei. Stell dir vor, er ist ihm entflogen. Ach. Ja, ich komme nach Hause, wer ist nicht da? Mein Billy. Ich denke mich los, der Affe. Herr Böhm behauptet nun, der Papagei müsse bei uns sein. Ein Nachbar hat ihm erzählt, er habe ihn in unser Fenster fliegen sehen. In unser Fenster? Sagt er, ja. In dieses Fenster, nicht wahr? Im zweiten Stock, da wo Licht ist, sagt das der Mann. Ist hier. Aber bitte überzeugen Sie sich selbst, bei uns ist er nicht. Bedauerlicherweise. Wir hätten Ihnen gern geholfen. Ja, gern. Zumal es sich, wie ich Ihren Worten entnehme, um ein überaus wertvolles Tier handelt. Wissen Sie, die Sache ist so. Wegen dem Geld, das er gekostet hat, da will ich ja nicht sagen. Aber Billy ist kein gewöhnlicher Papagei. Er ist, also ob Sie es glauben oder nicht, er ist ein Genie. Was der hört, merkt er sich. Jedes Wort. Ach. Sie sollten ihn mal erzählen hören. Da legen Sie die Ohren an, was der alles weiß. Bisschen zu viel, denke ich manchmal. Wieso? Na ja, man sagt schon mal Dinge, die nicht unbedingt für andere Ohren bestimmt sind, oder? Ein bemerkenswerter Papagei, nicht wahr, Olgerchen? Aber so leid Moment es uns tut... Moment mal, war er das nicht? Es hat uns gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Herr Böhm. In Anbetracht der späten Stunde werden Sie verstehen... Ja, das ist er. Ich fress im Besen, wenn er das nicht ist. Billy. Ja, wo zum Teufel haben Sie ihn versteckt? Erlauben Sie mal. Wie kommen Sie auf die Idee, wir können ihn versteckt haben? Es ist nicht unsere Art, fremder Leute Eigentum zu verstecken. Merken Sie sich das. Ich mach Ihnen einen Vorschlag. Ja? Sie sagen mir, wo der Vogel ist und schwamm drüber. Oder muss ich erst die Polizei holen? Hören Sie, meine Schwester und ich, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Es ist reichlich spät. Normalerweise fliegen wir um diese Zeit. Ja, bereits Moment, im Bett zu sein. Moment mal, bitte. Na, wer sagt's denn? Da ist er ja. Billy, altes Mistvieh, was machst du denn für Sachen, hä? Also sonst ist er nicht vom Fernseher wegzukriegen. Ausgerechnet heute, wo ich nicht zu Hause bin, kratzt er die Kurve. Vielleicht haben Sie die Güte, das Fenster zu schließen. Es zieht. Tut mir leid, dass ich ein bisschen grob geworden bin, aber sagen Sie selbst, konnte ich ahnen, dass er da draußen sitzt, ne? Im Fernsehen läuft ein Krimi. Und er hockt wie ein scheißnormaler Vogel auf dem Baum. In dem Käse steckte ein Messer. Als ich die Schlafzimmertür öffnete, fuhr mir ein riesiger Krake mit schmatzenden Saugnäpfen entgegen. Sagen Sie mal, was quatscht der da? Ich habe immer geahnt, dass ihn das Meeresungeheuer eines Tages umbringen würde. Ich habe das Knacken noch im Ohr. Ja, wo hat er dann den Blödsinn her? Vermutlich hat er es irgendwo aufgeschnappt. Immerhin war er längere Zeit unterwegs, nicht wahr? Als ich schreien wollte, drückte sie mir ihren kalten weißen Zeigefinger in die Lippen. Da kämpfte er zur Rosenschere und schnitt sich ein Ohr ab. Man trägt kein Rasiermesser in den Ärmel. Tag darauf stürzte er auf den Riesenrand. Er gab keinen Laut von sich, als ich ihm das Messer zwischen die Schulterblätter stieß. Mein lieber Schwan, also, manchmal wissen, wo er das her hat. Und ob ich war, ich hab's. Also von mir hat er es jedenfalls nicht, das schwöre ich Ihnen. Als ich vorhin aus dem Haus ging, redete er noch ganz normal. Du hast eine Leiche erworben. Leiche? Ja, das kriege ich schon noch raus. Sie haben ja keine Ahnung, was Billy alles behält. Spätestens morgen, da weiß ich, wo er gesteckt hat. Es war das bloß der Medusa. Sie haben nicht zufällig ein Stück Kuchen da? Olgerchen? Nein, leider nicht. Schade. Kuchen frisst er für sein Leben gern. Damit hätte ich ihn ins Zimmer locken können. Aber mal sehen, vielleicht geht's auch so. Ja, Moment. Komm her, Billy, Billy, ja, wenn wir zu Hause sind, kriegst du ein Stück Streuselkuchen. Ja, ganz frisch, ganz frisch, ganz frisch. Ich hab extra für dich gekauft. Glauben Sie, er versteht das? Oh, was Streuselkuchen ist, das weiß er, meine Damen. Na, du komm schon, Billy, komm. Kannst du nicht die ganze Nacht auf dem Baum sitzen bleiben? Meine Damen, passen Sie mal auf. Wenn Sie mich festhalten, dann könnte ich an Ihnen rankommen. Möglich. Ach, Sie brauchen nur meine Beine festzuhalten und dann geht's. Na schön. Olgerchen, du nimmst das Rechte. Und du das Linke. Auf Ihre Verantwortung. Herr Böhm. Kommen Sie, meine Damen, kommen Sie. Also wenn Sie mich festhalten, dann kann gar nichts passieren. Ich das Rechte? Ich das Linke. Ja, so ist richtig. Und nicht nervös werden, ja. Noch ein kleines Stück, dann habe ich ihn. Es geht los, so oder so. Jetzt fort mit dir! Ja, los! Zieh zu! Du hättest ihn nicht loslassen dürfen, Olgerchen. Alleine konnte ich ihn nicht halten. Er wurde mir plötzlich zu schwer. Oder willst du behaupten? Aber nein. Er war eben zu waghalsig, dieser Herr Böhm. Ja, ja. Und wir werden jetzt einen Arzt verständigen müssen. Oder die Polizei. Ja, es war ein Unglücksfall. Was denn sonst? Und wohin jetzt mit der Leiche? Und Billy? Was machen wir jetzt mit Billy? Nichts. Wir lassen ihn, wo er ist. Den Rest besorgen die Katzen. Das Floß der Medusa oder Vermittlung eines gehobenen Wortschatzes. Ein Hörspiel von Konrad Hansen. Es sprachen Olga und Therese, Brigitte Hornei und Ursula von Reibnitz. Billy der Papagei, Horst Bollmann. Herr Böhm, Josef Meinerzhagen. Die Regie hatte Friedhelm Ortmann. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen.